sie zu nennen, von ihr sprechen, die von der Geliebten, die wird mir die Treue brechen. Wie von dem Mädchen, lebensfroh, das gerade erwacht, das am Tage singet froh, wenn Sonne lacht. Sie, die oft niedergeknüppelt, die verfolgt und auch gehetzt wird, sie ist die, die sich erhebt, die viel leidet, streiken geht. Sie ist die, die wird gefangen, die verraten, abgehangen. Sie gibt uns weiter zu leben, sie bringt uns hier nachzugehen, bis ans Ende, bis ans Ende. Ich will, ohne sie zu nennen, sie verehren. Schöne Blumen vom Monat Mai, auch wilde Beeren. Eine Pflanze gut gepflanzt, die auf zwei Beinen nun in Freiheit gehen will, nicht frei nur scheinen. Sie, die oft niedergeknüppelt, die verfolgt und auch gehetzt wird. Sie ist die, die sich erhebt, die viel leidet, streiken geht. Sie ist die, die wird gefangen, die verraten, abgehangen. Sie gibt uns weiter zu leben, sie bringt uns hier nachzugehen, bis ans Ende, bis ans Ende. Ich will, ohne sie zu nennen, von ihr sprechen, wie von der Geliebten, die wird mir die Treue brechen. Und wenn sie nun auch wissen wollen, wie man sie nennt, ich darf vorstellen, Revolution permanent. Sie, die oft niedergeknüppelt, die verfolgt und auch gehetzt wird. Sie ist die, die sich erhebt, die viel leidet, streiken geht. Sie ist die, die wird gefangen, die verraten, abgehangen. Sie gibt uns weiter zu leben, sie bringt uns hier nachzugehen, bis ans Ende, bis ans Ende. Die oft niedergeknüppelt, die verfolgt und auch gehetzt wird. Sie ist die, die sich erhebt, die viel leidet, streiken geht. Sie ist die, die wird gefangen, die verraten, abgehangen. Sie gibt uns weiter zu leben, sie bringt uns hier nachzugehen, bis ans Ende, bis ans Ende, bis ans Ende, bis ans Ende, bis ans Ende. Bis ans Ende.